Hierauf, am Tag der Auferstehung, wird er sie in Schande stürzen und sagen: Wo sind meine Teilhaber, derentwegen ihr mir entgegenwirktet? Diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, sagen: Schande kommt heute und Böses über die Ungläubigen,